Kundgabe 3135. Empfangen durch Bertha Dudde. Pfingsten, 27. und 28.05.1944. Gnaden der Endzeit. Tod zuvor. Jenseits. Gnädig wird Gott denen sein, die noch zur Zeit ihr Unrecht erkennen und Abstand nehmen davon. Doch ohne Erbarmen die schwerste Strafe verhängt werden über die, deren Härte nicht weicht, die auch mit ihren Mitmenschen kein Erbarmen haben und also sich selbst durch ihre Lieblosigkeit richten. Und es wird die kommende Zeit Zeugnis geben von der Verworfenheit der Menschen. Es werden die undenklichsten Mittel ersonnen werden, die alle der Vernichtung dienen sollen, und es werden sich die Menschen nicht scheuen, ihre Pläne zur Ausführung zu bringen, unter Anwendung dieser Mittel, und die Bedrückung der Menschen wird zunehmen. Und für alles müssen sich die Anstifter verantworten, und auch alle, die ihnen zustimmen und sie in ihren Plänen unterstützen. Denn Gott ist gerecht, und er urteilet nach Gedanken, Worten und Werken. Ihm ist nichts verborgen. Er sieht in das Herz des Menschen, und jede Regung des Herzens bestimmt das Maß von Gnade, das ihm zur Verfügung steht, das ihm gewährt wird, wenn das Ende herangekommen ist. Denn das Ende kommt unwiderruflich. Das Gebaren der Menschen beschleunigt es, und darum wird eine Periode zum Abschluss gebracht, die kein besseres Menschengeschlecht zeitigen würde. Auch wenn Gott seine Geduld noch lange walten lassen möchte und den Menschen noch oft Gelegenheit geboten würde, sich zu wandeln. Doch diese nützen sie nicht mehr, und also wird das Erdenleben von Gott aus beendet. Dieser Abschnitt der Entwicklung war für die Menschheit ganz besonders gnadenreich, und er hätte auch völlig genügen können, dass ihr Erlösung wurde. Noch bis zum Ende steht Gott den Menschen bei mit außergewöhnlichen Gnadengaben, doch sie werden zumeist unbeachtet gelassen, wie überhaupt nichts mehr beachtet wird, was mit Gott oder ihrem eigenen Seelenheil zusammenhängt. Und darum ist ein längeres Verweilen auf dieser Erde unangebracht, das heißt, es ist nur dem Körper Erfolg eintragend, nicht aber der Seele, die unvergänglich ist. Und darum wird der Seele jede weitere Erdenmöglichkeit genommen, ihr aber noch eine Fortentwicklung im Jenseits zugesichert, so sie im Jenseits nicht ebenso ablehnend dem Wort Gottes gegenübersteht. Vorausgesetzt, dass sie noch vor dem letzten Gericht, vor dem Ende dieser Erde, das leibliche Leben verliert und aufgenommen wird in das jenseitige Reich. Es ist auch der Tod zuvor noch eine besondere Gnade für den Menschen, so er sich nicht auf der Erde entschieden hat. Er findet dann im Jenseits noch reichlich Gelegenheit, hilfsbereit zu sein und in Liebe zu dienen und kann dadurch doch noch die unterbrochene Entwicklung fortsetzen, ja, sie sogar noch beginnen, wenn sein Widerstand nicht zu groß ist, so er den Seelen, die ihm helfen wollen, kein Gehör schenkt. Denn dann kann er auch noch in seiner Rückentwicklung fortfahren und zur festesten Materie wieder zurückkehren. Und dann muss auch er noch den langen Erdenweg zurücklegen, bis er sich wieder verkörpern kann als Mensch. Der Gnaden also hat Gott noch viele bereit, ehe er die alte Erde vergehen lässt. Doch den freien Willen der Menschen zwingt er nicht. Und wie sie sich seiner Gnade öffnen, so ziehen sie selbst auch Nutzen für ihre Seelen. Leer und kraftlos können sie verbleiben auf Erden, sowohl als auch im Jenseits, so sie alle Gnaden außer Acht lassen und sich ihnen verschließen, oder auch, unglaublich schnell, noch zur Höhe sich entwickeln, so wie sie durch ihren Willen jede Gnadengabe auf sich wirken lassen und dadurch Kraft in hohem Maß zugeführt bekommen. Denn Gott ist überaus gnädig und barmherzig, aber auch gerecht, und er bedenket die Menschen nach ihrem Willen. Amen.